Gut, damit ist dieser Antrag abgelehnt und quasi umgearbeitet worden. Dann kommt jetzt der nächste Antrag, Nachfrage Bus. Die Ticketnummer lautet 86646. Antragsteller sind Solsken und Alex. Könnt ihr nochmal nach oben kommen bitte und den Antrag bitte vorstellen. Ja, es geht nochmal um den Bus. Ich möchte das Ganze, was jetzt in Abzeile 270, das ist nur, worauf ich mich beziehe, woraus die Fragen resultieren. In der Schatzmeister-Sprechstunde war das ja nochmal Thema. Am 10.07. gab es halt die Aussage, dass es nur einen Vertrag geben solle. Ist das so passiert? Was passiert, wenn nicht? Bisher, dass es eben bisher keinen gab und dass in diesem, wenn er dann sein würde, auch der Lackschaden irgendwie berücksichtigt werden soll, ein Haftungsausschluss. Ja, dann wurde auch gesagt, der Vorstand hat ohne schriftlichen Vertrag ein Problem, damit weitere Gelder freizugeben. Jens sieht ein Problem bezüglich der Versicherung, wenn nichts Schriftliches vorliegt. Weitere Finanzanträge zum Bus folgten, die positiv beschieden wurden am 25. Juli und 1. August. In der Diskussion zum letztgenannten Antrag am 1. August gab es folgende Vereinbarung. Ja, es soll einen schriftlichen Haftungsausschluss bezüglich des Lackes geben. Alle vorgelegten Punkte wurden seitens des Vermieters bereits mündlich zugesagt. Die Schriftform folgt. Mit dem Risiko ist halt scheiße, aber ja gut, dass er es uns tragen würde. Frage, was dem Zuhörerraumbefehl bisher ausgegeben wurde und wie das vor allem abgerechnet wird, wenn bisher nichts Schriftliches vorliegt. Die bisher gelaufenen Aktionen fallen in das Juni beschlossene Budget, war dann die Antwort, jede Quittung soll in Zukunftszeiten am WG veröffentlicht werden. Auf Basis der Informationen bitte ich den Vorstand um Klärung der folgenden Fragen. Liegt mittlerweile ein schriftlicher Vertrag vor? Ist wie vereinbart in diesem Vertrag der Haftungsausschluss bezüglich des Lackes gegeben? Wie wird abgerechnet, falls bislang keine schriftlichen Vereinbarungen vorliegen? Sind die Quittungen wie angekündigt im Wiki einsehbar? Ich hätte es auch selber suchen können, aber ich wusste nicht genau wo. Das ist vielleicht schnell beantwortbar. Und vor allem interessiert mich auch, ob die bislang für den Bus bewilligten Mittel in Höhe von 8.253,50 €, die sich wie folgt, habe ich unter 1 aufgeführt, auf welche Anträge ich mich da jeweils beziehe mit den RT-Nummern, ob das ausreicht für die geplante Bus Tour, ausgenommen die Mittel aus den VKV-Budgets, zum Beispiel anteilige Übernahme der Stromkosten oder so, das waren ja auch Anträge dazu, aber das habe ich jetzt da nicht reingenommen. Ich möchte das vor allem wissen, weil in der letzten Vorstandssitzung das Thema finanzielle Lage des Landesverbandes bereits angerissen wurde, dass angemerkt wurde, dass wir durch den Wahlkampf bedingt über unsere Verhältnisse gelebt haben, ergo die Finanzlage nicht gerade rosig aussieht. Ich wundere mich, by the way, auch wo der Antrag 86447, also der Folgenummer ist. Christina? Darf ich dich kurz unterbrechen? Was ist jetzt da der Antrag? Ich möchte die Beantwortung der Fragen. Ich möchte, dass diese Fragen geklärt werden, weil ich meinerseits sonst ein Problem habe, diese Aktion mit dem Bus aktiv zu bewerben. Ich werde immer wieder dazu angehalten. Ihr kennt den anderen Antrag, den ich gestellt habe. Warum er nicht hier ist, weiß ich nicht. Und ich habe mein Problem vermeintlich, wissentlich, den LV NRW in eine finanzielle Misere zu reiten. Radbert hat im Wahlkampf-Mumble im Wöchentlichen nochmal auch gesagt, es müssten irgendwie Pledges für den Bus initiiert werden, was meine Vermutung ein wenig bestätigt, dass die bisher bewilligten Mittel nicht ausreichen. Und ich möchte, was auch in dem anderen Antrag stand, eine Klärung über die finanzielle Lage haben. Gut, gibt es dazu noch irgendwelche Anregungen, Fragen? Also ich von meiner Seite kann da einfach nur sagen, es wird immer nur das bezahlt, was auch beantragt wurde und mehr geht nicht raus. Harald hat mehrfach gesagt, sollte es Probleme geben, steht er selber dafür gerade. Das hat er auch in der Schatzmeister-Sprechstunde gesagt. Das sind die Fakten, die momentan da sind. Liegt euch mittlerweile ein schriftlicher Vertrag vor? Mir persönlich nicht, nein. Gut, die anderen Fragen, dass ob die bewilligten Mittel ausreichen, das müsste vielleicht dann auch Harald da. Es kann auch gerne in der nächsten Vorstandssitzung nochmal auf diese Fragen abgestellt werden. Ich möchte allerdings auch gerne wissen, wie abgerechnet wird, weil es bislang keine schriftlichen Vereinbarungen vorliegen, weil es eigentlich keine Buchung ohne Beleg oder für einen schriftlichen Vertrag. Also es weiß ja keiner irgendwie, was da jetzt vereinbart worden ist, wenn es keine schriftliche Abfassung gibt. Also es wird ja irgendwas von Harald reingereicht werden, um das Ganze zu bezahlen. Das heißt, eine Rechnung etc. werden wir da schon mindestens bekommen müssen. Ansonsten können wir auch nichts bezahlen. Das sehe ich dann genauso wie du. Okay. Ist jetzt dann, also, aber ist Harald dann für die, dann ist er wahrscheinlich bisher in Vorleistung gegangen, was natürlich dann auch ganz schön krass viel irgendwann ist. Also ich habe jedenfalls noch keine Abrechnung gekriegt von ihm. Ich weiß nicht, ob er da in Vorleistung gegangen ist. Gut, ich weiß nicht, ob Harald hier ist. Ich weiß ja nicht, ob er sich jetzt hier dazu äußern möchte. Ich wollte es nur... gebracht haben. Und ich bin auch zufrieden, wenn diese Fragen, die ich gestellt habe, dann im weiteren Verlauf der Woche, der nächsten, mit Harald geklärt werden und in der nächsten Vorstandssitzung da nochmal drauf eingegangen wird. Aber vielleicht ich persönlich würde sagen, die Fragen, die du an Harald hast, würde ich vielleicht auch direkt mit Harald besprechen. Von unserer Seite können wir sagen, wird alles ordnungsgemäß abgewickelt werden. Das heißt, es wird nicht mehr bezahlt, als beantragt war, und es wird nicht bezahlt, ohne dass wir eine ordnungsgemäße Rechnung bekommen. Okay, und dann nutze ich den Raum hier, weil ich im Raum bin. Wo ist der andere Antrag 86647? Also ich hatte Claudia gebeten, den abgewandelt wieder auf die TO zu nehmen. Ich habe jetzt noch nicht das ganze Pad durchgeguckt. Claudia, hast du das gemacht? Nein, hatte ich noch nicht. Du hattest nur gesagt, unter Sonstiges sollte ich den Punkt wieder einfügen. Das mache ich eben noch. Ja, Sonstiges oder irgendwo dazwischen mit der Ticketnummer und wie ich dir den zurückgemeldet habe. Ich habe da halt einen Teil rausgenommen und wir werden den auf jeden Fall heute noch behandeln. Christina? Ah, okay, das hatte ich nicht mehr gesehen, sorry. Okay, check nochmal kurz eine Mail. Ich habe den da so reinkopiert. Kannst du so übernehmen. Okay. Kommt dann gleich noch dran, Christina. Danke. Und Claudia, das andere ist im Wiki uneinsehbar gemacht worden. Also da brauchst du auch keine Gedanken haben. Okay. Ich denke, du weißt, was ich meine. Ja, also, ich weiß, was du meinst. Gut. Okay, wo hattest du mir das hingemailt? Momentchen. Über einen Verteiler. Dann hast du mich reingenommen. Das habe ich nicht gekriegt. Das kann sein. Warte kurz. Ja, ich habe dich vergessen mit reinzunehmen. Ich leite es dir kurz weiter, ja? Ja, danke. So, ist unterwegs. Dann sind wir jetzt beim Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteilteile 337. Sollen wir den jetzt zwischendurch reinziehen oder... Nein, wir beschließen den hier. Okay, wir würden den erstmal beschließen, dann können wir mal noch darüber beraten, wann wir den machen. Nur zur Info, ich wäre ja dann heute früher weg, also der NÖ-Teil wäre mir aber trotzdem wichtig. Okay, ich stimme wieder von oben nach unten ab. Ali? Dafür. Jens? Die Begründung. Das stimmt. Wer hat den überhaupt beantragt? Gut, Sasa hat beantragt und wie ist die Beschreibung? Hast du per Mail geschickt, Claudia? Kannst du nochmal gucken, ob du da was bekommen hast? Resultiert doch auch aus unserer Klausurtagung, glaube ich. Eben, es resultiert aus der Klausurtagung und es geht um personenbezogene Daten. Richtig. Okay, dann schreibt Claudia das noch ein, ergänzt das und wir stimmen weiter ab. Jens, bist du damit soweit zufrieden? Die Begründung finde ich gut. Okay, bist du dafür oder dagegen? Enthältst dafür. Du dich? Carsten? Carsten, das Pipi machen, Daniel? Ja. War das ein Ja oder ein... Das war ein Jo. Ein Jo. Okay, Maya? Ja. Sasa? Ja. Ich bin auch dafür. Steffi? Ja. Okay. Ja, ich bin wieder da. Du bist auch dafür, Carsten? Ja, ja. Okay, dann haben wir gleich einen nicht öffentlichen Teil. Ali merkt an, dass er früher weg muss. Insofern möchte er den gerne etwas früher in der gesamten Sitzung haben. Wir haben jetzt 9:55. Wann musst du weg, Ali? Also spätestens um 10 Uhr muss ich raus. Okay, dann reicht eine Viertelstunde, Sasa? Ja, ich muss aber irgendwer noch ein NÖ-Teil beantragt haben, weil meine Begründung noch anders aussieht. Okay. Den hatte ich gestern nach einem Gespräch mit Jens, hatte mir das gestern in der Berti schon gesagt, dass da noch was kommen würde. Deswegen hatte ich das einfach eingefügt. Okay, das heißt, eine Viertelstunde wird nicht reichen, oder? Nee, mit Sicherheit nicht. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt... Ali, ich habe eine Frage für uns. Ali, hast du denn einen Punkt für den NÖ-Teil? Ja. Also du hast auch selber einen, sonst... ja, okay. Ja, gut, also, dann... Es gibt thematische Überschneidungen, ja. Ja, okay. Dann würde ich angesichts der Tatsache, dass Ali um 10 Uhr weg muss, würde ich sagen, wir machen den nicht-nichten Teil um 9:30, also in 5 Minuten und machen gerade kurz eine Pause. Hat da jemand was dagegen? Sonst würde ich das jetzt so machen. Ja, müssen wir dann ja. Bis wann? Bis um 9:30? Ja, 9:30 bis 10. Wenn wir früher fertig werden, sind wir halt früher fertig. Okay. Also die Pause jetzt. Nein, Pause bis 9:30 und dann den nicht öffentlichen Teil und der geht dann so lange, bis wir fertig sind. Okay, jetzt. Wir peilen aber 10 Uhr an, damit du dann pünktlich gehen kannst und damit die Leute nicht so lange warten müssen. Alles klar. Es war gerade ein akustisches Problem. Alles klar. Gut, dann sage ich jetzt mal Pause und um 9:30 treffen wir uns im nicht öffentlichen Teil. Nur fürs Protokoll, ihr seid danach aber wieder da. Ja. Danach geht die Sitzung weiter. Okay. Dann ist nur Ali nicht mehr da. Ja, okay, weil ich möchte dich und Daniel dann haben. Wer ist dich? Paki, Daniel, San und Sasa eventuell möchte ich dann später haben. Du willst bestimmt NRW-Info ansprechen, ne? Ja. Genau, das nehmen wir sowieso in den sonstigen Teil über. Das hätte ich jetzt auch noch angesprochen, danke. Ganz kurz, ich unterbreche dann bis 22 Uhr die Aufzeichnung. Ja, du unterbrichst jetzt, wenn wir anfangen mit der Pause. Genau. Bis wir wiederkommen. Ja, alles klar, dann bis gleich. Was auch immer du damit aufzeichnen, meinst. Die Aufzeichnung meinst du? Ja, natürlich. Lass mal warten, bis Paki wieder da ist von seiner Zigarette. Ah, da ist er schon. Jo, ich setze die Sitzung dann fort. Sasa ist auch da. Ich muss jetzt wieder so. Der nächste Punkt auf der TO ist auch ein sonstiger Antrag gestellt von Solsken und Alex. Aufklärung über die finanzielle Lage des Landesverbandes NRW. Ich habe aus dem Antrag, den ihr uns geschickt habt, einen Teil rausgelöscht, weil da sehr explizite personenbezogene Daten drin standen und habt einen Teil drin gelassen, der, glaube ich, verdeutlicht, worum es euch geht. Ich würde euch bitten, in den Sprecherraum zu kommen. Ihr seid schon da, ich sehe es gerade, super. Stellt den Antrag doch bitte kurz vor und dann würde ich dann gerne die Meinung der Kollegen dazu hören. Okay, ich werde den Antrag vorstellen. Ich werde die Beschreibung bzw. Begründung gerne auch vortragen, werde aber auf das, was du eben gesagt hast, definitiv Bezug nehmen und das auch berücksichtigen. Also, mit Bezugnahme auf den sonstigen Antrag aus der letzten Sitzung mit der Nummer 86161 vom Superkonduktor, Wahlkampfbudget 2013, beantrage ich hiermit eine Aufklärung über die finanzielle Lage des Landesverbandes NRW insgesamt. Gehe also ein bisschen ein Stück weiter noch, inklusive der Teilaspekte Rückstellung und Reisekosten. Die Begründung ist genauso. Ich habe mich ein bisschen zunächst angelehnt an die Begründung von dem Bernd, dass die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer seriösen Finanzplanung sowie die nachgelagerten des nachgelagerten Kostencontrollings braucht an dieser Stelle eigentlich nicht hergeleitet werden. Allein aus dem piratigen Transparenzgedanken heraus wäre die Veröffentlichung der Daten natürlich eine besondere Verpflichtung den Mitgliedern gegenüber. Darüber hinaus wird die Planungssicherheit der beteiligten Gliederung im Hinblick auf die vor uns liegende Gesamtaufgabe sichergestellt. Weiterhin besteht unserer Ansicht nach Grund zur Sorge insofern, als dass die Mittel, die dem Landesverband zur Verfügung stehen, laut Satzung es sind 121.835,20 Euro, 40%, das entspricht 40% von 304.588 Euro. Ich ziehe mich jetzt hier auf die staatliche Teilfinanzierung und denke, dass die bereits verbraucht sind. Und zwar haben wir uns mal gemacht. Also du brauchst nicht alle Zahlen mitzuschreiben, Claudia, ne? Das tue ich auch nicht. Steno kann ich leider im Pad nicht. Nee, es ist auch kein Ding. Ich kann das auch da einfach gleich reinkopieren. Das ist ja dieses, was ich jetzt gesagt habe. Anbei habe ich ein Google Spreadsheet jetzt öffentlich, oder wir haben das mal bei Google Docs in einem Excel-Dokument festgehalten, die Daten. Wer es sich anschauen will, es sind hier aufgezeichnet die Budgets und Ausgaben seit Neuwahl des Vorstandes am 28.04. ohne VKV und KV-Mittel. Es sind sämtliche Anträge aufgelistet mit Datum und Request-Tracker-Nummer und dem Was und die Kosten. Die Kosten, die durch die Anträge zusammenkommen, betragen, ich mag einige vergessen haben oder wir, 39.112,12 €. Die Ausgaben für Werbemittel betragen 87.569,02 €. Anmerkung, Werbemittelbudget nach Anhang B der Landessitzung sind, jetzt habe ich es gar nicht, 46.319,07 €, das füge ich gleich noch dazu. Hinzu kommen an Ausgaben die Miete für die Bärte, die 8.100 € betragen wird, dieser Satellitenbüro. Wobei ich hier eine Anmerkung gemacht habe. Ich habe hier 26.000 € beziffert, weil das ein Vorstandsbeschluss mal war. Aber vermeintlich wird hier noch eine Korrektur vorgenommen, da es eine Jahresangabe ist und viele Satellitenbüros erst im Laufe des Jahres angemietet wurden. Zudem kommt der Länderfinanzausgleich mit 123.923,65 €. In Summe beträgt das 284.705 €. Wie gesagt, beträgt das Budget der staatlichen Teilfinanzierung, ich habe das die Quelle dafür verlinkt, die Mittel, die dem Landesverband eben zur Verfügung stehen, sind 121.000. Anmerkung, es handelt sich hierbei zwar um den Festsetzungsbetrag für 2012, Da jedoch die Zahlungseingangszahlung aus 2012 entsprechen in diesem Jahr und den Antragstellern bislang keine Informationen hinsichtlich einer Änderung des Festsetzungsbetrages vorliegen, wurde der Betrag aus 2012 bei der Berechnung angesetzt. Ja, und ich würde gerne eine Stellungnahme dazu hören des Vorstandes auf Basis dieser Zahlen, die wir jetzt da auch haben. Hinzu kommen natürlich noch Kommunikationskosten. Es kommt noch die Ausgaben des LVs vor dem bis zum 28.04. inklusive des LPT 2013-1 der Aufstellungsversammlung. Sowie steht noch ein weiterer LPT 2013-2 an und ich möchte einfach wissen, wie viel Geld wir noch haben. Gibt's dazu von dir, Alex, noch Anmerkungen oder können wir uns dazu äußern? Eine Sache noch anmerken, die Sache, die wir jetzt hier rausgekürzt haben. Ich kann das nachvollziehen, nichtsdestotrotz werden diese Zahlen auch im Rahmen des Rechenschaftsberichts nach § 24 Absatz 5 Ziffer 1 benannt werden. Und ich habe trotzdem die Sachen, welche ich jetzt hier auch nicht benenne, da ich sie so auch so gar nicht kenne. Nichtsdestotrotz, ja, der Schutzcharakter ist etwas fraglich. Also er ist gegeben, aber es ist halt fraglich, ob man ihn einhalten kann. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier noch ergänze an diesem Punkt. Okay, da es jetzt gerade um Finanzen geht, würde ich gerne unserer Schutzmeisterin das Wort erteilen. Ja, danke. Ein detaillierter Antrag, den du da gestellt hast, Solzken. Ich muss sagen, ich bin darüber etwas verwundert. Deine Sorge ehrt dich ja, aber ich frage mich doch genau, mit welcher Intention und Motivation du diesen Antrag stellst, da das ja doch so ein bisschen danach klingt, als würdest du das, was ich ansonsten tue, ziemlich in Frage stellen. Das kann ich gerne begründen. Das geht mir, wir sind Wahlkampfkoordinatoren. Wir hatten vor Wochen auch schon angefragt, ob wir ein Budget dafür haben können. Es stehen jetzt Ausgaben im Raum, wie zum Beispiel, es werden weitere Finanzanträge folgen. Und es ist für mich einfach die Sorge, dass der Landesverband irgendwann pleite ist einfach. Und wir dann, also was passiert dann? Ich möchte an einer ganz entscheidenden Stelle einhaken. Und zwar sagst du gerade, ihr seid Wahlkampfkoordinatoren, genau. Und ich bin die Landesschatzmeisterin. Und gemeinsam mit dem Vorstand verantworten wir das, was wir tun. Was du da gemacht hast, ist eine großartige Bewerbung fürs Schatzmeister-Team. Also ich hätte mich darüber zu anderen Zeiten sehr gefreut und über Engagement, ähnlich wie ich das damals schon mal gesagt habe bei dem Antrag zum Länderfinanzausgleich. Sehe ich, dass ihr sehr viel Zeit darauf verwendet, die Schatzmeisterei zu kontrollieren. Habt ihr denn da noch Zeit für die Wahlkampfkoordination, frage ich mich manches Mal. Das war nicht so ein Aufwand. Das waren, lass es 2-3 Stunden gewesen sein, die ich sicherlich verschmerzen konnte. Klar muss man einmal die Vorstandsprotokolle durchforsten, aber das ist jetzt auch nicht ein derartiger Aufwand. Und ich glaube, ich komme in meinen Aufgaben im Rahmen der Wahlkampfkoordination sehr wohl nach und verwende da auch ausreichend genug Zeit für mindestens 40, wenn nicht locker 60 Stunden die Woche. Wie sieht denn der Rest des Vorstands so diesen Antrag? Ich glaube dir nicht, dass du das machst, weil du dir Sorgen um die Landesfinanzen machst. Ich finde es etwas bezeichnend, dass ihr jetzt gerade hier auf die Motivation geht und statt auf den Sachverhalt. Stellt ihr denn den Sachverhalt in Abrede, dass das so ist? Wenn ich mich da kurz einklingen darf, habe ich ja in der letzten Sitzung dazu schon was gesagt. Und wir können gerne dazu hingehen, irgendwie auf den Cent genau irgendwelche Budgets berechnen. Wir können gerne hingehen und irgendwelche genauen Aufklamüserungen von einzelnen Dingen machen. Nur dann werden wir Steffi mit nichts anderem mehr weiter beschäftigen, als aufzudröseln, wofür wir unser Geld geben können, müssen, wie auch immer. Ich habe letzte Sitzung schon gesagt, wir gehen an unser Eingemachtes. Das ist auch mit Steffi so abgeklärt, dass ich das so kommuniziere. Wir sind gerade in der Mache, Pledges einzubringen, die eigentlich Aufgabe der Wahlkampfkoordination waren. Warum sie jetzt noch nicht da sind, habe ich mit Dummfilm schon besprochen. Wir machen das jetzt. Wir können das länger ausdiskutieren, warum jetzt an welchen Ecken irgendwo Geld fehlt. Das bringt uns nicht weiter. Das ist total nett von euch, dass ihr uns da anfragt. Wir können das gerne auch veröffentlichen. Steffi hat mir die Zahlen da gezeigt. Das sind auch teilweise sehr einfach Zahlen, die so nicht fest sind, weil es eben noch teilweise Rechnungen reinkommen, die wir noch nicht voraussehen können. das ist eine Sache, die wir im Griff haben. Ich vertraue Steffi da und sie war mit Sicherheit auch mit anderen Dingen noch beschäftigt, sprich die Spendenbescheinigung und diverse andere Sachen, den Länderfinanzausgleich, ihr habt es ja gerade gehört. Sie hat mehrfach dazu aufgerufen, dass sie Leute braucht, die ihr da helfen. Wir haben auch im Vorstand immer wieder angefragt, ob es Leute gibt, die uns in der Verwaltung helfen. Ihr habt euch dazu entschieden, in der Wahlkampfkoordination zu helfen. Und jetzt müssen wir darüber reden, wer hier welchen Job macht. Wenn ihr das gerne in Abrede stellt, die Schatzmeisterei ihre Arbeit nicht gut macht, dann müssen wir auch dazu übergehen, darüber zu diskutieren, ob die Wahlkampfkoordination ihren Job richtig macht. Darum geht es an der Stelle in meinen Augen überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, warum ihr, was Alex eben schon meinte. Ich möchte ganz kurz. Ich würde das gerne noch ergänzen. Ich würde das ganz gerne noch ergänzen und dahingehend den Transparenzgedanken in deinem Antrag mal aufgreifen, der dich natürlich auch ehrt, den ich auch zu 100% unterstütze. Und möchte sagen, dass wir gerade daran arbeiten, wenn ich sage wir, meine ich das Schatzmeisterteam, dass wir gerade daran arbeiten, 2012 aufzubereiten und grafisch darzustellen. Ähnlich werden wir das auch mit 2013 machen und auch mit dem Wahlkampf. Ich hoffe, das Team unterstützt mich weiterhin so tatkräftig, wie es das derzeit tut. Dann werden wir das auch zeitnah hinbekommen, als wir das momentan für 2012 liefern können. Und dann werden wir auch für 2014 ein Budget bekommen und dem Transparenzgedanken da mit Sicherheit in allen Punkten Genüge tragen, sodass alles nachvollziehbar wird. Das aktuell fordern finde ich mehr als fraglich und schwierig. Und ich frage mich nochmal, warum das zu einem derzeitigen Zeitpunkt passiert, weil das ist fast eine Misstrauensfrage, wenn man das so, oder eine Vertrauensfrage, wenn man das so in den Raum stellen darf. Also ich glaube, ihr missversteht das ganz in großem Stil. Also es geht hier nicht darum, euch hier irgendwie auf die Füße zu treten oder irgendwas, sondern es geht darum, dass wir gerade in einer Phase sind, in der wir sehr hohe Ausgaben haben. Ja, mehr als sonst im durchschnittlichen Jahr. Jetzt haben wir halt viel Geld rausgehauen für Werbemittel, für langfristig bindende Verträge, alles Mögliche. Und die Frage ist, können wir noch die laufenden Kosten decken bis zum Ende des Jahres? Reichen die Geldzuflüsse? Das sind alles, also auch was Paki eben gesagt hatte, auf den Cent genau, darum geht's gar nicht. Das ist ja auch illusorisch, weil wir beantragen, wenn dann immer Budgets und die werden halt auch nicht auf den letzten Cent ausgenutzt und irgendwann werden die halt wieder geschlossen und das Restbudget fällt wieder zurück in den allgemeinen Topf. Darum geht es gar nicht. Aber die Frage ist, können wir bis zum Ende des Jahres, vielleicht sogar auch, wenn man ein bisschen strategischer schaut, bis zum Kommunalwahlkampf, noch diese ganzen Ausgaben tätigen? Und da würde ich gerne wissen, ja oder nein. Oder nur mit Bauchschmerzen. Oder Paki hat in der letzten Sitzung schon gesagt, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, so sinngemäß. Und jetzt geht es halt darum, ja, in welches Loch muss ich es denn jetzt stecken? Die Frage möchte ich dir nicht beantworten. Okay. Die Frage, also erstmal, ich finde es schön, dass wir uns jede Woche damit beschäftigen. Ist halt immer ein anderer Antragsteller, ist super. Ein bisschen andere Variation da rein. Wir unterhalten uns jede Woche darüber. Ja, wir geben viel Geld aus. Ja, aber das ist auch tatsächlich so, dass der Vorstand das verantworten muss. Das weiß keiner besser als du, Alex. Das ist tatsächlich wir hier, diese Runde da. Wir kriegen aufs Maul, wenn das Ding schief geht. Und zwar richtig. Ich weiß, dass ihr verdammt viel zu tun habt in Düsseldorf. Verdammt viel. Und ich weiß auch, dass ihr euch länger schon darüber Gedanken macht. Über diesen Punkt. Ja, ist alles okay. Aber ich finde diese Begründung, die ich eben gehört habe von Christina, sie kann die Sachen nicht unterstützen mit dem Bus zum Beispiel, wenn sie nicht weiß, ob das finanziell gedeckt, das ist für mich eine Art Arbeitsverweigerung. Weil, warte, ich habe schon wieder gehört, es geht schon wieder los. Denn es sollte doch völlig egal sein, ob dieser Bus jetzt gerade den Sprit im Tank hat und es ist von Budget A oder B gegangen oder von C. Es ist wichtig, dass dieser Bus Sprit hat und wir brauchen diesen Bus in irgendeiner Stadt. Das ist eine Aktion, die Wahlkampf ist, die gerade laufen muss. Dass der Bus vielleicht nicht die glücklichste Wahl war, ja, und uns auch ein bisschen Geld gekostet hat, was wir nicht haben wollten eigentlich, das ist eine ganz andere Frage. Aber letztendlich ist es so, dass die Finanzen beim Vorstand und ganz besonders bei Steffi liegen. Das das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, dass im Prinzip wir diese Aufgabe Steffi delegiert haben als Landesschatzmeisterin. Man mag von Steffi halten, was man will. Ich habe auch schon öfters Schwierigkeiten mit Steffi gehabt, Steffi mit mir. Ist ja alles kein Ding. Aber letztendlich geht es jetzt, 38 Tage vor der Wahl, darum, dass wir unsere Hintern auf die Straße kriegen und Wahlkampf machen. Und auch mit so einem komischen Buswahlkampf machen. Ja? Und uns nicht jetzt anfangen, gegenseitig mit irgendwelchen Anträgen erstens die Zeit zu nehmen, weil ich könnte nachher noch Plakate hängen, kann ich jetzt nicht. Zweitens, auch kein Misstrauen zwischen den einzelnen Akteuren zu sehen, was wir gerade tun. Jede Seite denkt jetzt, oh Gott, warum ist dieser Antrag da? Oder die andere Seite denkt, warum behandeln die den nicht richtig? Ich fühle mich missverstanden. Dass wir die Kräfte eigentlich jetzt bündeln müssten und nach vorne gehen müssten und sagen müssten, hey, das ist unser Wahlkampf und guck mal hier, FDP, scheiße. Ja, das ist eigentlich das Ziel. Und nicht, hey, guck mal, da, Pirat, scheiße. Und ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt jede Woche solche Anträge zu behandeln. Dass das im Argen liegt, in der Schatzmeisterei eben. Eventuell, ja, das mag sein, ist okay, gebe ich unumwunden zu, ist in der Verwaltung nicht anders, es fällt im Moment viel hinten rüber, weil wir diesen Wahlkampf einfach haben und ich würde ganz gerne am Ende wenigstens sagen können, wir haben es versucht mit dem Wahlkampf, mit den Leuten, mit den Ressourcen, die wir haben. Wir haben nicht so viele Ressourcen, wie man vielleicht immer meint, das sind nicht viele, so viele aktiv und wir müssen auch sehr, sehr viel abdecken in verdammt vielen Kreisen und ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns dann ab 23.09. auseinandernehmen, aber bitte, lasst das vor dem 22. Das macht mehr kaputt als alles andere. Carsten, ich möchte dazu gerne Stellung nehmen. Das war mir klar, dass du da Stellung nehmen möchtest. Möchte ich dich darauf hinweisen, du sagtest, seit Wochen würden, wir könnten das jetzt jede Woche machen. Es war letzte Woche von Bernd ein Antrag dazu. Ich habe mich auf diesen bezogen, da nehme ich auch gleich nochmal Stellung zu. Bezüglich der Arbeitsverweigerung muss ich das leider verneinen, da ich, Harald hatte sich auch nochmal bedankt. Ich habe die Bustermine auf den Kalender genommen. Ich habe gestern über den Berti Twitter-Account viel über den Bus gemacht. Harald und ich haben heute darüber gesprochen. Ich werde das auch weiter tun. Das ist meine Aufgabe. Ja, es war eben nochmal ein Rede oder extra. Es ist auch ein gutes. So, zu dem, was mir halt Sorge bereitet hat. Ich habe, wenn ich mir die Diskussion der letzten Woche angucke, dann sehe ich, dass da steht, es gäbe Rückstellung für die VKVs und den Länderfinanzausgleich. Dann sehe ich aber in der Diskussion weitergehend, dass wir Pledges aufmachen müssen oder wir müssen aber zusehen, Dinge über Crowdfunding und Pledges zu finanzieren, was Paki heute auch meint, was ich genauso auch sehe. Es gibt einfach Dinge, die finanziert werden müssen, wie eben die Rückstellung für die VKVs und so, wo ich mir denke, es gibt auch einfach eine Satzung und die Frage ist halt auch... Du bist wieder in der Rückstellung. Und es wirkt halt alles etwas sehr undurchsichtig. Und wie du schon eben angemerkt hast, wir reden da auch schon seit geraumer Zeit mit euch drüber. Ja, was darf ich kurz was dazu sagen? Ja, warte, eben sagst du erst seit 2 Wochen, jetzt reden wir seit geraumer Zeit drüber, du bist wieder in die Verteidigungsstellung. Ich selber habe gesagt, auf unserer Seite läuft es auch nicht richtig. Das wissen wir, das müssen wir beheben. Ich höre von dir aber immer nur Verteidigung. Verteidigung deiner Position. In irgendeiner Art und Weise. Das mal kommt, ja, bei uns läuft es auch nicht richtig. Das müssen wir auch mal machen, das habe ich nie gehört. Ich habe gehört, wo gesprochen kann ich auch gerne hier. Wir kriegen ja noch unseren Teil, da werden wir auch sagen, was im Moment nicht so gut läuft. Klar, kein Problem. Darf ich mal... Ich würde jetzt kurz... Korax, warte kurz, ich würde auch gerne Jens das Wort erteilen, kurz. Also für mich ist ja toll, dass ihr euch Sorgen um die finanzielle Situation des Landesverbandes macht. Ich finde es seltsam, dass ihr euch wundert, dass Pledges notwendig sind. Ich hätte es schön gefunden, wenn vor Wochen die ersten Pledges aus der Berti gekommen sind. Wir haben da mehrfach drüber gesprochen. Es war Teil eures Konzeptes. Eine gute Vorgehensweise, wenn ihr euch Sorgen um das Landesbudget macht, ist, macht auch das, was ihr vorher versprochen habt. Requiriert Geldmittel. Teil eures Konzepts, Starten von Pledges ist nicht passiert. Das wäre total super. Wie gesagt, Paki sagte, er ist dann mit Thomas in Rede. Warte bitte, Christina, der Korax hatte gefragt, ob er reden möchte. Ich höre jetzt hier ein bisschen Dissens raus, Aggressivität raus und so und es tut mir leid, ich bin keiner von, ich bin nicht Solsken oder Alex und so, gehöre nicht zu deren Team, zum Berti-Team und so weiter und will jetzt auch nicht den Vorstand so vorbehaltlos verteidigen. Ich habe ja ein bisschen Stress mit Steffi. Es bringt nichts, wenn ihr euch gegenseitig jetzt hier beschimpft. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Trollantrag ist. Ich habe mir den vorher nicht durchgelesen. Ich kenne den gar nicht. Ich habe das Pad auch nicht oft. Aber es wäre trotzdem schön, wenn die Finanzen mal aktuell, wirklich, wirklich aktuell, jetzt natürlich nicht auf die Uhrzeit genau, aber wirklich relativ aktuell mal kommuniziert werden würden, was der LV wirklich noch hat und was er nicht hat. Ihr beschimpft euch gegenseitig, Berti müsste und dies und das müsste und so, das ist nicht zielführend. Aber ich als Basisgurke sage, es wäre schön, wenn mal ein relativ aktueller Kontostand da wäre. Dankeschön. Korax, leider ist es mit einem aktuellen Kontostand nicht so einfach getan. Den kann ich ablesen, den kann ich sofort sagen. Worum es viel mehr geht, ist das, was den VKVs zusteht, was wir bisher an Geldern verausgabt haben, etc. Das ist schon ziemlich genau auch. Ungefähr, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Kein Problem. Kannst du das nicht ungefähr abschätzen und einpreisen? Also ich sag ja, ich will kein, das war dann vielleicht ein bisschen missverständlich, ich will ja jetzt kein auf Cent genauen Kontostand. Kannst du das nicht ungefähr einpreisen und auf, ich sag mal, ja, was, wir sind der LV NRW, auf ein Tausender ungefähr abrunden alles? Also wir können auf jeden Fall sagen, dass wir das, was wir für den Wahlkampf bisher vorgesehen haben, das haben wir großzügig ausgegeben. Das ist auch das, was der Paki in der letzten Sitzung schon so gesagt hat. Und dass wir da jetzt schauen müssen, dass wir uns in Form von Pledges für den weiteren Wahlkampf Unterstützung suchen. Ich denke, das ist schon eine ganze Menge. Und detaillierte Zahlen folgen in jedem Falle. Auch auf ein Tausender abgerundet, klar. Oder noch genauer dann. Also ich würde gerne auch noch kurz was dazu sagen. Korax, die Zahlen folgen. Die Zahlen folgen. Das muss man noch planen. Die Zahlen dürfen noch nicht folgen. Die müssen noch im Vorfeld da sein. Die können noch nicht folgen. Nein, das was wir geplant haben auszugeben, das ist klar. Das haben wir auch in jeder Vorstandssitzung dokumentiert, was wir an Budgets beschlossen haben. Da folgt nichts mehr. Das ist ganz klar. Das werden wir, das haben wir beschlossen. Das werden wir auch so bezahlen. Also ich würde gerne nochmal verdeutlichen, worum es eigentlich in dem Antrag geht. Also mir geht es hier nicht um VKV-Budgets, wie viel in jedem einzelnen Kreis ist. Dass das nicht auf die Schnelle geht, habe ich volles Verständnis für. Mir geht es darum, für die originären Kosten, die der Landesverband als solcher, als Gliederung, oberste Gliederung in diesem Bundesland Nordrhein-Westfalen, ob da die notwendigen Rückstellungen da sind, ob da die notwendigen Gelder da zur Verfügung stehen, um auch nach dem Wahlkampf vernünftig zu arbeiten, um die langfristigen Ausgaben, die wir mit Verträgen jetzt eingegangen sind, Berti mieten, dezentrale Geschäftsstellen mieten, dem Vorstand weiter Arbeit ermöglichen, was auch immer, Tage der politischen Arbeit zu veranstalten, all diese Sachen. Schaffen wir das aus dem, was wir jetzt an Einnahmen haben, oder schaffen wir es nicht? Und müssen das auch aktiv mal sagen und dann, damit die Mitglieder auch wissen, okay, ich kann jetzt nicht jederzeit zum Vorstand rennen und für mein nächstes Fest oder was auch immer jetzt Landesmittel beantragen, weil die sind nicht da. Weil dann wissen die Mitglieder, okay, ich muss mich anderweitig nach Mitteln umschauen. Ich muss vielleicht selber eine Pledge auflegen, wenn ich hier was machen will. Ich glaube, dass ihr davon, wenn ihr sagt, okay, so und so sieht's aus, selber auch profitieren könnt. Nicht nur für den Wahlkampf kann man Gelder akquirieren, sondern für die allgemeine politische Arbeit ebenfalls. Und ich der Antrag ist gar nicht so umfangreich, wie ihr euch das jetzt gerade vorstellt. Also es geht um Rückstellung und halt was an Reisekosten los ist. Weil das sind Sachen, die wir selber nicht sehen können, wenn wir die Vorstandsprotokolle lesen. Ja, das ist das, was wir nicht mitkriegen als Mitglieder. Okay, danke Alex. Ich würde gern Ali kurz verabschieden. Er hat sich angekündigt, der muss weg. Ciao Ali, schönen Abend noch. Gute Nacht auch von Sasa. Und dann ist X-Pack. Und dann ist X-Pack oben in den Sprecherraum gehüpft und den würde ich auch gerne noch kurz da zu Wort kommen lassen, weil sonst wird das wieder zeitlich nicht hinhauen. Ja, mach ich erstmal weiter. Okay, Steffi, möchtest du da direkt drauf eingehen, was Alex sagt, oder soll ich? Sag du ruhig, ich wiederhole mich sonst wieder. Ja, ich finde das ja auch schön, dass du jetzt da das nochmal so abgemildert hast, Alex, was diesen Antrag was den Antrag, boah, mein Sprachzentrum ist gerade wenig behindert, das sehe ich ja auch so. Also ich habe mich ja mit Steffi auch vorletzte Woche getroffen und war sehr neugierig, welche Zahlen sie mir da präsentiert. Und ich habe auch ich bin mir meiner Verantwortung da bewusst, dass wir dann die Karre nicht an die Wand fahren. Ich will ja nicht hier irgendwas rausjubeln an Kohle, nur mit dem Gedanken, wir müssen über die 5%-Hürde kommen, egal was passiert. Und nachher stehen wir vor einem riesen Scherbenhaufen. Also du kannst oder ihr könnt euch da versichert sein, dass wir so machen, dass wir nichts kaputt machen. Insbesondere Steffi vertraue ich da total. Wir haben uns da bestimmt 3 oder 4 Stunden hingesetzt. Sie hat mir Zahlen gezeigt, die aber auch alle unter Vorbehalt sind. Jeder, der in den Finanzen arbeitet, weiß, dass Rückstellungen, Reisekosten, Anträge, die bewilligt wurden und so weiter, alle unter Vorbehalt sind, die teilweise höher, teilweise niedriger ausfallen. Wir haben das letzte Woche kommuniziert. Die Finanzen sind nicht mehr rosig. Wir haben den Länderfinanzausgleich gehabt. Wir haben sehr große Batzen in der IT gehabt. Wir haben sehr große Batzen in der Werbemittelproduktion gehabt und versuchen möglichst da einen Mittelweg zu finden zwischen wir geben alles für den Wahlkampf und wir geben alles für die Zeit danach. Ich würde es mal im Verhältnis zu 2/3 für den Wahlkampf und 1/3 für die Zeit danach betiteln, weil wir natürlich wissen, da kommen noch Gelder aus der Parteienfinanzierung. Es wird uns je nach Wahlergebnis werden uns auch wieder Gelder aus der Parteienfinanzierung zugestanden. Und dass wir jetzt nicht auf den Cent oder auf 1000 Euro genau diese Zahlen nennen können, da muss ich Steffi ehrlich gesagt in Schutz nehmen. Sie hat sich erstmal um die Spendenbescheinigung gekümmert, sie hat sich um den Länderfinanzausgleich gekümmert, sie hat sich ein Team zusammengestellt, was auch erstmal zusammen wachsen musste. Dann kam noch hinzu, dass sie ein Baby auf die Welt gebracht hat, was auch nicht unerheblicher Teil ihres Privatlebens ausgemacht hat. Und sie musste sich mit den Kollegen im neuen Vorstand zurechtfinden, mal abgesehen von dem Wahlkampfding, der Neueröffnung im Krefeld im Büro. Ich würde mir wünschen, wenn ihr das nochmal so mit reinnimmt in diese Antragsstellung, die ihr da gestellt habt. Und das, was Carsten eben zur Sprache gebracht hat, nochmal ganz explizit an der Stelle euch auch mitnimmt. Natürlich war das gewissermaßen provozierend und übertrieben, was Carsten gesagt hat. Wir sind jetzt nicht seit 3, 4, 5 Wochen darüber am Diskutieren, was der Landesverband für Mittel ausgibt. Und ihr habt auch nicht vorher schon 5000 Anträge gestellt. Nein. Aber wir würden uns wünschen, dass wir mehr ein Miteinander haben und weniger ein Gegeneinander. Warte kurz. Nee, ich möchte da gerne jetzt auch die Antragsteller wieder zu Wort kommen lassen. Ich finde das löblich von dir, dass du da... Ich bin ja kurz fertig und dann wieder weg. Gut, dann ein Satz. Ja, ich glückwünsche Steffi zu ihrem Baby und so und alles gut und so weiter oder so. Aber das war doch im Vorfeld bekannt oder so. Ich finde das ganz toll, Babys zu bekommen und ganz liebe Grüße und so. Aber das ist doch keine Entschuldigung, Arbeit liegen zu lassen. Nein, stopp. Stopp. Warte mal eben. Also an der Stelle muss ich echt direkt ein ganz großes Stopp rufen. Es hat nichts mit meinem Baby zu tun und natürlich war es im Vorfeld klar. Ihr vergesst hier ganz, dass ihr von der Schatzmeisterei, und damit meine ich nur meine Person, fast als Vollzeitstelle spricht. Ich habe mir ein Team geholt und die könnt ihr alle gerne fragen, wie viel Arbeit das hier ist. Das ist selbst mit den ganzen Leuten, die wir inzwischen in der Schatzmeisterei sind, immer noch irre viel und die hauen sich hier irre viele Nächte mit mir um die Ohren. Das ist nicht alles mal eben so und das hat gar nicht so sehr viel damit zu tun. Moment, ich bin jetzt zwar ins Wort gefallen, ich habe dich aber zu 90% ausreden lassen. Das geht so nicht, ehrlich. Also ich muss da Steffi nur auch beipflichten. Korax gesagt hat, als Entschuldigung, du wärst öfters entschuldigt, Wegen Baby. Baby ist immer super. Der Baby, ja, toll. Finde ich auch toll. Wirklich, jetzt ohne Scheiß. Jetzt auch ironiefrei. Aber das war doch im Vorfeld bekannt und so. Und Korax, komm auf den Punkt. Korax, komm bitte jetzt auf den Punkt. Ich bin schon wieder weg. Nee. Okay, also ich würde gerne Steffi beipflichten und ich glaube, dass sie einen tollen Job macht mit ihrem Team. Und das Team hat wahnsinnig viel aufgearbeitet. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Zu keinem Zeitpunkt war das unsere Intention. Es geht lediglich darum, halt festzustellen, okay, was ist mit dem großen strategischen Ausrichtung des Landesverbandes? Paki hat inzwischen jetzt schon gesagt, okay, ein Drittel schielen wir auch auf die Zeit nach dem Wahlkampf. Das finde ich schon mal eine gute Aussage. Ich hätte mir die Aussage auch gern von Steffi gewünscht gehabt, dass sie sagt, okay, ich habe das im Blick und ich habe auch quasi eine Rückstellung gebildet für die Zeit danach. Ich weiß, dass Steffi viel kleinteilige Arbeit da macht mit ihrem Team zusammen, aber mir geht es hier gar nicht um die kleinteiligen Sachen, mir geht es gar nicht um die Centbeträge, mir geht es nicht mal um die Tausenderbeträge, mir geht es um das Größere. Ja, also, ne? Okay. Wenn es euch darum geht, kann ich euch sagen, das habe ich so nicht verstanden, weil ich von der Selbstverständlichkeit einfach ausgehe, von meinem Beruf. Ich glaube, ich habe das schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass ich beruflich Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin bin und Budgets in anderen Unternehmen in größere Höhe noch verantworten musste. Natürlich habe ich auch immer im Blick, dass wir weiterhin arbeiten wollen und müssen. Und die Partei soll ja auch nach dem Wahlkampf noch weiter existieren. Und die Geschäftsstellen sollen weiterhin laufen, Gehälter sollen bezahlt werden, alles soll weiterhin funktionieren. Das ist alles mit im Blick. Okay, gut. Gute Aussage. Darf ich da jetzt nochmal kurz einhaken, um das Thema kurz zu machen? Weil was mir an diesen ganzen Anträgen und Diskussionen immer wieder auffällt, ist, wir diskutieren hier über Gelder, wir diskutieren darüber, ob jemand damit irgendwie umgehen kann, wir diskutieren darüber, ob das so in Ordnung ist, aber was ich immer wieder feststelle ist, und das werdet ihr in der Berti genauso feststellen, wir brauchen mehr aktive Leute, wir brauchen Leute, denen es auch Spaß macht zu arbeiten und im Wahlkampf aktiv zu werden. Lass mich bitte ausreden, Christina. Wir müssen gucken, dass wir diese letzten 5-6 Wochen jetzt dafür gewinnen, Leute zu aktivieren und zu pushen, zu machen und nicht uns länger damit aufzuhalten, Sorgen zu haben. Natürlich passen wir auf. Ihr könnt uns da vertrauen, auch wenn ihr uns da vielleicht nicht vertraut, aber ihr müsst uns da vertrauen. Wir sind dazu gewählt worden und ihr müsst uns auch dieses eine Jahr zugestehen, dass wir diese Arbeit machen. Also bitte, wir haben euch die Beauftragung gegeben, wir haben allen möglichen anderen Leuten Beauftragungen gegeben, wir versuchen das irgendwie so gut wir können zu machen, aber es bringt uns nicht weiter, wenn wir da über die Sache an sich dauernd diskutieren. Lasst uns das Thema bitte abschließen. Steffi hat da ihr Ding dazu gesagt und wir brauchen das nicht jetzt noch groß auseinanderzuklamüsieren. Sie arbeitet daran, dass die Zahlen weiter veröffentlicht werden. Wir arbeiten daran jetzt in nächster Linie, dass wir Pledges machen, dass wir möglichst alle Mitglieder, die in irgendeiner Form noch den ein oder anderen Euro übrig haben, dazu locken, Aktionen zu unterstützen und bestimmte Werbemittel zu drucken, das zu bezahlen, weil das ist das, was uns im Moment fehlt. So, da sollten wir unsere ganze Aufmerksamkeit drauf lenken. Ich danke euch dafür, diesen Antrag gestellt zu haben. Mir ist jetzt auch einiges klarer geworden und ich hoffe, dass wir da produktiver miteinander zusammenarbeiten können. Aber lasst uns das Thema jetzt bitte ad acta legen und nach dem 23. können wir da gerne dann in die Strukturanalyse und auch in die Analyse der Leute und der Dinge gehen, dass das zukünftig noch besser läuft oder dass es noch offener und transparenter läuft oder wie auch immer. Ja, wäre das okay für euch, Christina und Alex, dann würde ich ganz gerne zum nächsten Punkt. Das ist alles okay. Ich möchte nur eins klarstellen, auch wenn ich jetzt nicht im Wahlkampfteam irgendwie arbeiten würde, als Mitglied habe ich trotzdem genau diese Interessen. Das war halt der Grund, warum ich auch meinem Landesvorstand mich engagiert habe. Das ist einfach eine Sache, die mir im Kopf rumgeht. Ja? Und das ist egal, ob ich jetzt im Wahlkampf jetzt in der Bürozentrale sitze oder irgendwo Plakate aufhänge. Also diesen Antrag habe ich als Mitglied gestellt und nicht als Teil von einem Wahlkampfteam. Ja. Ja, das, was mir noch wichtig ist, ist bei all dem, was ja auch eine der Fragen ist, wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir viel in nächster Zeit auch über Pledges werden machen müssen. Wir haben uns mit breiter Brust hier in den Wahlkampf reingeworfen, aber wir müssen auch wieder zu der Tugend zurückkommen, die es lange Zeit bei den Piraten gab, dass man mehr mit Kreativität als mit Geld macht. Und wir müssen wieder dahin gehen, dass auch viele Sachen eher kreativ gelöst werden als finanziell. Und das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt bei dem Antrag. Das ist ultra wichtig. Ja, und ich würde ganz gerne noch auf diese Anmerkungen von Harry eingehen. Ja, wir müssen dazu aufrufen, Geld für Aktionen zu spenden, wenn die Mittel des Landesverbandes zu Neige gehen. Das ist ganz normal. Wir haben eine außergewöhnliche Situation. Wir hatten einen sehr teuren Landtagswahlkampf 2012. Wir haben noch einen mit Sicherheit teuren Wahlkampf für die Europawahl und die Kommunalwahl nächstes Jahr. Und der Bundestagswahlkampf hat uns richtig Kohle gekostet, und wir haben auch eine Zahlerquote, die mit Sicherheit besser sein könnte. Wir arbeiten daran, die Leute dann in Zukunft auch daran zu erinnern, ihre Beiträge zu bezahlen, aber das ist durchaus legitim, dass eine politische Partei auch zu Spenden aufruft. Wenn man sich anguckt, was andere Parteien für Spenden bekommen, dann sind wir da noch sehr zurückhaltend, würde ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Insofern aktiviert eure Freunde, aktiviert eure Leute, guckt, dass ihr irgendwie Kohle ranbekommt, überlegt euch, was für Aktionen ihr machen könnt. Es wird auch, wie Jens gerade sagte, nicht alles mit Kohle geheilt. Du kannst auch mit wenigen Mitteln gute Sachen machen. Wir haben alle Kameras, wir können auf den Social Media viel machen, alles fotografieren, alles filmen, da irgendwie einen lustigen Spruch zu, und die Sache geht teilweise in die Presse, das haben wir schon erlebt, und das kostet kein Geld. Also seid kreativ, lebt euch aus, guckt euch aus, sprecht miteinander und macht einfach. Und noch eine Sache zu Harry, was du geschrieben hast. Der Landesverband hat das nicht ausgegeben für Koks und Nutten. Also wir haben das ausgegeben für Flyer, um rauszugehen, um Werbung zu machen und so weiter. Wir haben da nicht eine Party von gemacht, ne? Wir geben das nicht aus für unseren eigenen Zweck. Korax. Das ist heute unerträglich. Mein Gott. Ich kann das alles nur unterstützen. Ich möchte vor allem Jens unterstützen in seiner Aussage. Und würde mir wünschen, dass die Kreativität, früher waren wir auch nicht mit Geld gesegnet. Und genau das möchte ich auch gerne nochmal anregen. Und ich denke auch, selbst wenn wir in der Kürze der Dauer jetzt nicht mehr allzu viel mit Pledges hinkriegen, was aber natürlich auch in längerer Frist auch für Kommunal- und Europawahlkampf natürlich interessant ist, sehe ich vor allem das, was Jens gesagt hat, dass wir einfach alle mal wieder versuchen, uns auf die alten Sachen zu besinnen und kreativ sind. Und Punky hat das ja eben auch nochmal ausgeführt. Und wenn der Wahlkampf dann erstmal vorbei ist und damit auf die Beauftragung Steffi, dann überlege ich mir auch gerne, da im Team bei dir dann auch zu unterstützen, weil Zahlen mag ich schon ganz gern. Kurze Anmerkung, bevor ich dann X-Pack das Wort gebe. Der Wahlkampf zur Landtagswahl wäre jetzt vor 3 Tagen erst losgegangen. Also überlegt euch mal, was das heißt. Wir haben letztes Jahr einen Wahlkampf hingelegt in 6 Wochen und wir haben jetzt quasi noch 5 Wochen vor der Brust, und wir haben da damals ziemlich gerockt, und das kriegen wir dieses Jahr auch hin. Also überlegt euch, was letztes Jahr war. Die dabei waren, können das ja gerne weitergeben an die Leute, die neu dabei sind. Ich war damals das erste Mal dabei und das war für mich die geilste Zeit, die ich mir überhaupt vorstellen kann, was mein politisches überhaupt, seitdem ich denken kann, heißt. Und das will ich in diesem Bundestagswahlkampf auch. Lasst uns das weiter rocken und lasst es uns zusammen rocken. Lasst uns jetzt nicht nach hinten gucken, lasst uns nicht irgendwie nerven untereinander, sondern ich war heute in der Berti, Christina, und du warst dabei. Ich werde jetzt nicht mehr kritisieren. Ich werde niemanden mehr angreifen und ich werde niemanden mehr fragen, warum er irgendwas macht. Nehmt euch 2 Leute, macht das piratige Mandat, macht Aktionen, haut rein, rockt den Arsch ab. Aber lasst es uns bleiben, irgendwie jetzt Sachen noch großartig zu diskutieren. Dafür ist die Zeit nicht mehr da. Punkt. Ja, lasst es uns so machen wie letztes Jahr. Ich bin auch im Wahlkampf dazugekommen. Das war echt der Hammer. Wir haben uns den Arsch aufgerissen, alle gemeinsam, und seitdem gar nicht mehr damit aufgehört, die meisten von uns. Und los jetzt. Gemeinsam, alle zusammen. Ja, und für jeden, für den die bisherigen Sätze noch zu subtil waren, sage ich das nochmal ganz explizit. In der Schatzmeisterei als auch in der Verwaltung werden immer noch händeringend Leute gesucht. Wir haben Arbeit noch und nöcher. Ich glaube, wir haben irgendwie allein in den letzten zwei Wochen gefühlte 250 Tickets irgendwie bekommen. Ja, wir haben unfassbar viel zu tun. Wenn ihr noch irgendwie Kapazitäten habt, wenn es nur ein bisschen RT-Arbeit ist, wir sind dankbar über jeden, der noch ein bisschen Zeit hat. Schreibt an Schatzmeister@, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, und dann können wir euch gerne irgendwann binden. Gut, ich würde das Thema jetzt ganz gerne beenden. Ich weiß, Harry, du möchtest gerne auch noch was sagen, Kurox ist auch noch da, aber uns läuft die Zeit davon, es ist 10:45. Wenn ihr jetzt nichts großartig Wichtiges mehr habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder in den Zuhörerraum runterhüpft.